Book 2 54 54 Berbelanja Einkaufen Einkaufen Saya ingin membeli sebuah Hadiah. Ich möchte ein Geschenk kaufen. Ich möchte ein Geschenk kaufen. Tapi yang tidak mahal. Aber nichts allzu teures. Aber nichts allzu teures. Mungkin sebuah tas tangan. Vielleicht eine Handtasche. Vielleicht eine Handtasche. Warna apa yang Anda inginkan? Welche Farbe möchten Sie? Welche Farbe möchten Sie? Hitam, coklat atau putih? Schwarz, braun oder weiß? Schwarz, braun oder weiß? Yang besar atau yang kecil? Eine große oder eine kleine? Eine große oder eine kleine? Bolehkah saya melihatnya? Darf ich diese mal sehen? Darf ich diese mal sehen? Apakah ini terbuat dari kulit? Ist die aus Leder? Ist die aus Leder? Atau dari bahan sintetis? Oder ist die aus Kunststoff? Oder ist die aus Kunststoff? Tentu saja dari kulit. Aus Leder natürlich. Aus Leder natürlich. Ini adalah kualitas terbaik. Das ist eine besonders gute Qualität. Das ist eine besonders gute Qualität. Dan harga tas tangannya sangat terjangkau. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Saya menyukainya. Die gefällt mir. Die gefällt mir. Saya ambil yang ini. Die nehme ich. Die nehme ich. Apakah boleh saya menukarnya? Kann ich die eventuell umtauschen? Kann ich die eventuell umtauschen? Tentu saja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Kami akan membungkusnya dengan kertas kado. Wir packen sie als Geschenk ein. Wir packen sie als Geschenk ein. Kasirnya ada di sana. Dort drüben ist die Kasse. Dort drüben ist die Kasse.